Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind an einer Bushaltestelle in einem Dorf bei Luzern und hören, wie sich 2 Jugendliche über Schulprobleme unterhalten. Sag, was ist denn los, Tim? Was machst du denn für ein Gesicht? Heute ist Freitag. Tim, Wochenende. Keine Schule, Fußball spielen und die Geburtstagsparty von Laura. Ja, die Party ist gut und ein Geschenk habe ich auch schon. Und außerdem mache ich kein Gesicht. Ach nee, komm schon, Tim. Erzähl, was ist los? Mathe. Mathe? Was ist mit Mathe? Ach, du meinst deine Noten. Natürlich meine ich meine Noten. Mit den Noten schaffe ich die Matura nie. Aber hast du nicht erzählt, der Graf ist gut? Der Graf ist nett und sympathisch und fair und alles. Ja, aber wenn der was erklärt, verstehe ich überhaupt nichts. Letztes Jahr, als wir Frau Brunner in Mathe... Ich dachte immer, du fandest die Brunner furchtbar. Ja, aber die habe ich verstanden. Letztes Jahr fand ich Mathe einfach. Und dieses Jahr verstehe ich nichts. Es ist nur schrecklich. Tja, vielleicht brauchst du Nachhilfeunterricht. Das wäre gut, aber Nachhilfeunterricht kostet viel Geld. Dein Bruder ist doch sehr gut in Mathe, nicht? Ja, aber Leo studiert jetzt in London. Der kommt nur in den Semesterferien nach Hause und dann bleibt er auch nur ein paar Tage. Das hilft nicht. Ja, Nachhilfe zu Hause ist teuer. Aber ich habe gehört, dass es in Luzern einige gute Nachhilfeinstitute gibt, die gar nicht so viel kosten. Ich weiß, aber wie komme ich nach Luzern und vor allem, wie komme ich wieder nach Hause? Meine Eltern haben keine Zeit, mich mit dem Auto zu fahren. Nachmittags in die Stadt rein könnte ich mit dem Bus und dem Tram fahren. Aber abends, wenn der Nachhilfeunterricht aus ist, fährt der Bus nicht mehr. Da hast du recht. Das geht nicht. Philipp, kann ich dich was fragen? Warum fragst du natürlich? Kannst du mir vielleicht helfen? Du bist doch so gut in Mathe. Was? Du meinst, dass ich dir in Mathe Nachhilfe geben soll? Ich weiß nicht. Na, wenn du nicht willst, ist auch okay. Geld kann ich dir sowieso nicht dafür geben. Nein, nein. Wenn, dann würde ich das natürlich nicht gegen Bezahlung machen. Wir sind doch Freunde. Was dann? Ich bin doch kein Lehrer. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wir können es doch probieren. Erst einmal bis zur nächsten Prüfung. Einverstanden. Und wann fangen wir an? Montag? Echt? Super! Danke!